Mastodon. Alle gehen zum Mastodon. Wegen ihr wisst schon wem. Also dem, dem man Twitter nicht gönnt, aber dafür die Elektrokarren aus den Händen reißt. Sehr konsequent übrigens. Egal. Ich bin auch bei Mastodon. Aber immer auch noch bei Twitter. Im Browser und per Android-App. Jeweils, wohlgemerkt. Und weil ich sowohl als auch einen Schloss-Account habe, fragen mich zuweilen Accounts, ob sie mir folgen dürfen. Neulich erst wieder jemand, ein Bekannter, auf Mastodon. Allerdings war ich nicht zu Hause am PC und das Passwort für Mastodon schleppe ich auch nicht mit mir rum, denn ich habe ja diese Mastodon-App. Ich sehe also diese Follower-Anfrage und will sie bestätigen. Dazu klicke ich auf die drei Punkte neben der Anfrage, die mir mehrere Möglichkeiten offerieren. Ich kann die Person stumm schalten. Ich kann die Person blockieren. Ich kann den kompletten Host blockieren, auf dem die Person ist. Ich kann die Person entfolgen und ich kann die Person melden. Nur die Follower-Anfrage bestätigen kann ich nicht. Nirgends in dieser App. Nicht in seinem Profil. Nicht in meinem Profil, nicht in den Einstellungen. Im Browser ginge es aber, hey, da müsste ich mich aber aus Gründen extra einwählen, weswegen ich ja stattdessen diese nutzlose App habe, die alles Mögliche kann, nur keine Follower-Anfrage annehmen. Und deshalb müsst ihr im Zweifelsfall leider warten, bis ich mal wieder zu Hause bin, am PC. Oder bis ich die Funktion in der App gefunden habe. Falls es sie gibt, was ich nicht glaube, denn auf meine diesbezügliche Frage erhielt ich auf Mastodon bislang keine Antwort. Aber ich könnte ja mal auf Twitter fragen. Vielleicht wissen die das. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 116. Auch auf Twitter konnte mir übrigens niemand weiterhelfen. Also wegen Mastodon-App und Verfolgeranfragenannahme. Und mit dieser Bombenenttäuschung könnte diese Konserve enden, wenn, ja wenn es nicht das Nordfriesland-Urlaubs-Special Teil 5 von X beinhielte. Wie neulich angekündigt, fuhren meine Holde und ich nach Römö. Doch hört selbst. Es ist Mittwoch, der 19.10.2022 und ich befinde mich im Auto meiner Holden. Wir fahren gerade nach Abild hinein. Das ist ein Ort in Dänemark. Und wir sind da eigentlich auch nur 51. Da guck. Wir fahren hier eigentlich nur durch, weil wir sind auf dem Weg nach Römö, um dort ein paar Bunker zu begucken und ein bisschen zu cachen und um es uns gut gehen zu lassen, denn da soll es eine leckere Bäckerei geben und Softeis, Hotdogs, Fischbrötchen und allerlei andere Leckereien. Ja, Bunker, ich habe mir eine Bunkerkarte ausgedruckt, was heißt nicht, ich habe sie nicht ausgedruckt, sondern ich habe mal geguckt, wo es da welche gibt. Hatte ich ja gestern schon erzählt und die wollen wir uns heute mal anschauen. Wie auch immer, wir befinden uns auf Römm in der Nähe von Jouvre. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich bin da nicht so gut drin. Hier sind eine ganze Menge Ferienhäuser und wir gehen jetzt einen Weg, den man noch befahren kann. Und gleich geht hier ein Fußweg ab in einen Bereich, wo früher im Zweiten Weltkrieg Bunker betrieben wurden. Reste davon müssen noch da sein und in einem dieser Bunker befindet sich der Cache oder soll sich befinden. Wir schauen mal, wie es ist und was wir alles noch an Relikten finden können. Ja, hier hätte man so direkt auch nicht parken können. Vielleicht hier vorne auf der Ecke. Ja, ja. Genau, 10 Meter zum Kreuzungsschnittpunkt. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wo diese Halbwissenseite herkommt. So, warte mal. Ich muss jetzt mal eben gucken, dass ich hier das Final anklicke. Das sind 200 Meter. Ja, was man nicht darf, ist einfach in die Dünen rennen, Küstenschutz. Das ist alles so ein Thema. Oder überhaupt durch die Dünen. Was bedeutet, man kommt hier nicht unbedingt an alles dran, was man sehen möchte. Hier geht ein Atema. Sind wir denn jetzt? Müsste man eigentlich schon die ersten Relikte sehen können. Die Sonne steht halt so. Tja, wir schauen. Das Mikro vielleicht noch ein bisschen weiter runter sitzen. So weit oben hört man mich so schnaufen. Obwohl ja hier eigentlich gar nicht viel zu schnaufen ist. Denn es ist ja halbwegs flach. Ja, das muss was gewesen sein in der Richtung. Zumindest lag hier oder ist hier ein Bunker eingezeichnet. Und der Hügel da, der sieht auch nach einem aus. Möglicherweise gesprengt, keine Ahnung. Hier hat es eine typische Heidelandschaft. Überall seitlich Heidekraut, niedrige Büsche und Bäume. Der Weg ist ungefähr so ein 1,20 Meter breiter Sandweg. Hier wird wohl oft und gern gegangen, denn der Rasen ist recht kurz. Ich bin jetzt hier eine Art Kreuzung und hier müsste ich ab. Hier wird der Weg schmaler, aber hier sind auch schon mal welche gefahren. Fußabdrücke sieht man auch. Ich denke, wir nehmen diesen hier. Im Schatten ist es kühl. Draußen hatten wir, ich meine, sowas um die 11 Grad. Da, wo die Sonne scheint, ist es noch ordentlich warm, aber hier ist es schon fast ein wenig frostig. Naja, aber die Fließjacke ist nicht zu viel. Zertretene Pilze, Fliegenpilze. Ja, und vor uns sollte sich jetzt ein Bunker befinden oder irgendetwas, was mal zu einer Bunkerstellung gehört hat. Und tatsächlich befindet sich hier auch ein Fundament. Irgendwas war hier montiert, Betonfundament, keine Ahnung. Ja, Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. So, was hier ist, gehört dazu. Hier ist ein Hügel. Ich nehme an, unter dem Hügel ist einiges begraben. Es muss die Stellung Resa gewesen sein, auf der wir uns befinden. Hier hat es Pieps gemacht. Und hier muss irgendwo der Bunker sein. Und da ist er auch schon. So, wie ich es mir überlegt hatte. Hier müssten auch Rehe laufen. Ich sehe zumindest derartige Spuren. Da geht es auch hinein. Kannst du mal den Rucksack nehmen? Ich nehme mir mal eine Taschenlampe und gehe mal eben gucken. Ich weiß nicht, wie weit es da reingeht. Wartest du mal hier eben. Ich will mir nicht das Köpfchen stoßen. Dann gucken wir mal. Ich werde mir mal die Mütze anziehen. Für den Fall, dass ich mir ein Zimmer und dann... Ach so, ein Stift wäre vielleicht auch noch gut. Vorausgesetzt, ich kriege hier irgendwann die Mütze aus dem Karabiner. So. Der schreibt, sagst du, ne? Ja. Krabbeln für alte Menschen. Oh. Ja, Bunker, Bunker. Hier hängen komische Schmetterlinge. Mücken gibt es hier auch. Aber ob und wo hier der Cache ist, ich habe keine Ahnung, vielleicht im Nebenraum. Aber er sollte ja hier irgendwo sein. Der Kamin scheint kaputt. Ob man hier graben muss, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier wieder in den vorderen Raum. Da hinten sieht er nach einem Hundekotbeutel aus. Hier sind überall Nachtfalter oder sowas. Für so alte, dicke Männer ist das natürlich hier richtig scheiße. Rauchen ist tödlich. Tja. Ich finde hier nichts. Wie gesagt, ein Hundekotbeutel ist natürlich jetzt nicht der Bringer. Lust zu buddeln habe ich natürlich nicht. Aber theoretisch soll der Cache ja hier sein. Weiß der Geier. Echt Hundekotbeutel, das ist ja wohl das Letzte. Mal gucken, wo ich hier den eigentlichen... Hier muss ja irgendwo das Ratehaken sein. Da, mutmaßlich... Nö, weiß er nicht. Kannst du mal bei Geocaching kommen gucken? Hier muss es in der Nähe einen Ratehaken geben, der heißt Alter Bunker. Und da den Hinweis. Und die Größe. Ist das in der Nähe von hier? Ja, 620 Meter. Gut, dann nimm den. Gibt es einen Hinweis? Steht irgendwas in der Beschreibung? Hier ist eine Menge Krempel. Irgendwas hat hier auch gegraben oder gepisst. Wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ist hier das Ding hier komplett umzugraben. Ich meine, hier liegt zwar ein Kuli, ein Teil von einem Kuli, aber ansonsten sehe ich hier nicht viel, außer Mücken. Teilweise sind hier Steine rausgeplatzt, aber wie gesagt, Hundekotbeutel, das ist jetzt nicht sehr prickelnd. Steht da denn, ob das Ding drin ist oder eher draußen? Nein. Warte, dann muss ich mal gucken. Komm, dann sind wir hier falsch. Gib mir mal deine Hand. Das ist hier kacke für Klo. Scheißdreck hier. Alt vielleicht hinten auf der... Da hinten irgendwo. Lass ich dich gleich mal hin. Ich bin alt und ungelenkt. Das ist so zum Kotzen. Gib mir mal die Beschreibung. Wir haben hier mehrere. Ich hatte den genommen. Das ist der alte Bunker auf Röhm. Der muss haben klein. Kommt jemand? Mit Fahrrädern. Ja. Moin. Hallo. Hallo. Willst du rein? Nee, gar nicht. Ich habe Stunden. Das geht nicht weit. Es sind nur zwei Räume. Der erste ist ein bisschen niedrig, der zweite kann man gut drin stehen. Wir suchen nur eine kleine Dose. Ja, wir auch. Ach, auch. Wir waren auch drin. Wenn er sie findet, wäre schön, aber ich denke, man wird graben müssen in dem Sand. Aber da hat irgendein Tier gegraben, da liegen Hundekotbeutel drin. Ah. Also mit den Fingern habe ich da jetzt nicht wirklich Bock. Aber wer weiß, vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen. Kann ja auch sein. Irgendwelche Nachtfalter sind da, so schwarze, sind lustig. Aber wie gesagt, eine Menge Müll und... Wir gucken mal. Habt ihr die Rätselrunde hier gemacht? Wir sind gerade angekommen. Wir sind eigentlich in Nordfriesland. Ja. Aber den wollten wir heute mal machen, weil ich hatte das Rätsel gelöst. Wir wollten einen Tag nach Röhm. Ja. Und dann machen wir jetzt hier noch ein paar andere Dosen und das ist es dann. Eigentlich wollte ich Bunker gucken. Aber wenn die Dose halt dabei ist, ne, dann nimmt man sie halt mit. Und ihr macht hier Urlaub auf Röhm? Wir machen hier eine Woche Urlaub, genau. Mhm. Dann haben wir uns vorgenommen, dass wir alle... Ja, einmal Röhm leer kaschen, das sollte ja machbar sein. Hast du? Wo war sie? Kannst du sie nochmal bringen? Wo war die? Da ist wie so ein Loch in der Wand. Im Kamin? Ja. In der letzten? Na, in der letzten, da ist wie so ein Loch in der Wand und da reingreifen. Okay, weil, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das sieht aus wie ein Kamin, der nach unten offen ist. Genau, nee, da ist... Nö, dann geh ich nochmal rein. Oder ich schicke meine Holde, dann kann sie sich den auch mal angucken. Weil ich war ja schon drin. Das war jetzt die einzige Möglichkeit, wo ich dachte, wo man mal reingreifen kann. Ja, nee, okay. Supi, dann danke für den Tipp. Viel Erfolg noch. Ja. So, dann gib mir mal das Teil. Ich gebe dir mal die Lampe. Soll ich deine Tasche auch nehmen? Bitte. Du nimmst dann den... Willst du Handschuhe haben? Habe ich. Stift? Ich hoffe, ich habe noch nicht zerbrochen. Ah, dann. Mal hoffen, dass es auch dabei bleibt. Die Tasche, die sie hinten drauf haben, die Tasche, sind sie damit sehr zufrieden? Ist das so eine von die mit T anfangen? Oder ist das? Eine mal günstig bei Amazon gekauft. Günstig bei Amazon, okay. Weil ich suche nämlich auch noch eine für mein Bike. Wir haben uns jetzt so eine Seitentasche besorgt, aber so für hinten drauf, die sollen immer so lapprig sein. Da suche ich immer noch ein paar Leute, die mir erzählen, ob also die gut sind. Die jetzt nicht viel. Nö. Ich habe die jetzt nicht immer richtig festgemacht, die haben hier vorne noch. Also ja. Die ist so zum Festmachen, die hat nicht das System. Nee, das ist ganz wichtig, okay. Nur mit Klettverschluss. Alles klar. Dankeschön. Ja, empfiehlt eher das Klicksystem, das habe ich aber noch nicht. Ja. Gut, danke. Ach, du bist wieder da. Foto gemacht. Oh, wo habe ich die denn jetzt vorgeknallt? Ich war es nicht. Aber Fotos gemacht. Gut. So. Ja, Ja, hätte ich ja mal reingreifen können, ne? Ich trottel. So sieht's aus. Ach ja. Ich gehe noch mal kurz einen Meter weiter. Denn da vorne soll da noch was sein. Und ich habe da noch so einen Deckel gesehen. Zugeschüttet. Schade. Ja, das zu den Relikten, die es hier zu finden gibt. Ventil für irgendwas. So, noch 55 Meter darüber und dann haben wir es wohl hier. Steht der Baum drauf. Ja, dann ist das wohl hier dieses Loch. Es muss dann das da sein. Ob man da dran kann, keine Ahnung. Gucken, ob da noch ein Weg hingeht, aber ich denke, vom Bewuchs her ist da wohl eher nicht viel. Das hier ist ein Trail. Ja, da wird es wohl nicht viel zu sehen geben. Dann gehen wir wieder zurück. Hatte ich ein Foto gemacht? Mal gucken, wie weit er noch kommt. Wir befinden uns im Norden von Röhm. Ah, das ist jetzt natürlich doof, wenn das Mikro die ganze Zeit schlägt. Das muss ich nochmal anders festmachen. Wir befinden uns im Norden von Röhm, im Bereich des Schießgebiets. Man soll hier, beziehungsweise es gibt hier eine Warnung, dass die Verwendung von Ferngläsern Augenschäden verursachen kann. Das liegt daran, dass hier mit Lasern auf Ziele geschossen wird. Hier ist auch eine kleine Plattform an einem kleinen Gewässer. Da angeln Leute. Sehen ja wild aus. Bier dabei. Heidenei. Es klingt recht ostdeutsch vom Dialekt her. Und die Leute sehen aus, als wären sie gerade von Wacken gekommen. Wie auch immer. Schießgebiet. Hier wird mit Lasern auf Ziele geschossen, die hier auf dem Land aufgebaut sind. Und es gibt hier große schwarze Kugeln an Masten. Und wenn diese Kugeln oben sind, dann herrscht dieser Flugbetrieb. Was bedeutet, es empfiehlt sich wohl eine Laserschutzbrille, wenn man dann hier in die Landschaft schaut. Der Weg, den wir gehen, ist ein geschotterter Weg. Rechts von uns befindet sich dieses Gewässer. Es ist nicht sehr stark fließend, umsäumt von, wie nennt man das? Was ist das für ein Gras da? Dieses, das Schilf? Könnte Schilf sein oder Binsen, keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Und links von uns ist ein Damm. Wir gehen hier auf ein Turm zu, der mit rot-schwarzen Vierecken gekennzeichnet ist. Der steht auf vier Pfosten, hat eine Wendeltreppe und sieht aus wie so ein, ja, fast wie so ein Tower auf diesen kleinen Flugplätzen, wenn man denn mal welche hat. Ich nehme mal an, dass da Leute sind, die vielleicht per Ausguck den Schießbetrieb überwachen, wenn denn einer stattfindet. Weiter auf der rechten Seite hinter dem Fließgewässer sehe ich einige Gebäude mit Funkmasten. Das Gelände scheint eingezäunt zu sein, also ich vermute, dass das gegebenenfalls auch noch militärisch genutzt wird. Man kann an diesem Turm, der vor uns liegt, hoch auf den Damm gehen, so wie es aussieht. Und das machen wir dann auch mal. Ein bisschen spazieren gehen ist ja schön. Und hier oben im Norden waren wir auch noch nicht. Wollen wir mal gucken, was es hier so zu sehen gibt. Es gibt hier eine Picknickbank, aber die wird in dieser Form so nicht mehr genutzt werden können. Die liegt hier fast im Teich. Aber naja, an allem nagt der Zahn der Zeit. Und auch hier, hier ist die nächste von diesen kleinen Podesten, von denen man entweder gucken, picknicken oder angeln kann. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ob man hier in Dänemark irgendwie einen Angelschein braucht oder eine bestimmte Karte, dass man das darf, oder ob hier Angeln überall einfach so erlaubt ist. Wer weiß das schon. Ist auch hier ein wenig baufällig, so wie es aussieht. Ja. Also, es hat, Es hat hier wohl 3 von diesen Picknickbänken gegeben. 2 liegen abseits hier im Hangbereich und eine steht noch auf dem Podest. Aber dieses Podest wirkt ein wenig derangiert, sprich eingebrochen. Da möchte ich jetzt auch nicht hingehen, sonst liege ich mit Sicherheit im Wasser. Aber Angeln scheint hier beliebt zu sein. Unter dem Turm hat noch ein Auto geparkt, Heckklappe offen, und wie ich das auf die Entfernung sehen kann, scheinen da Angler gerade ihre Gärten fertig zu machen. Möglicherweise gibt es hier echt was zu fangen. Weiß doch der Geier. Da ist der nächste Picknicktisch, der hier irgendwie am Hang steht. Das ist ein Radarturm. Da vorne ist ein Funkturm und daneben ist ein Radarturm. Und das Radar läuft im Moment nicht. Ich denke, wenn die Flugbetrieb haben, dann läuft da auch das Radar. Also sieht schon militärisch aus, wobei dahinter jetzt ein Trecker steht. Vielleicht haben die doch ein paar Scheunen noch. Das gehört zum Bauernhof, keine Ahnung. Ja, tatsächlich. Man fängt hier was. Moin. Jetzt gar nicht gesehen, was das für ein Fisch war. Aber ordentlich. Schätzt den schon so auf 1,5 Kilo. Aha. Ja, dann war es eine Forelle. Ich würde jetzt ja hier gerne hochgehen, aber Skeideplatz, das heißt für mich wahrscheinlich Schießplatz, Adgang verbot, das heißt Aufgang verboten, kein Zutritt, ja, steht ja auch drunter, Zutritt verboten, ha, toll. Hätte ja auch mal was lesen können. Auch hier darf man leider nicht drauf. Könnte man machen. Ja, so wie es aussieht, dient dieser Wall also quasi als Kugelfang, dass man hier in diesem Bereich ruhig spazieren gehen kann, ohne von Schüssen getroffen zu werden. Aber das ist hier echt ein Bauernhof mit Radaranlage, das ist interessant. Also der einzige Ausblick, den man auf dieses Sperrgebiet bekommen kann, ist von der Plattform von da, wo wir geparkt haben. Tja. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Einfach da vorne den Hang rauflaufen. Weil da hat man das Schild verboten ja noch nicht gelesen. So sind sie. Ich bin einfach zu deutsch. Und offensichtlich zu regelhörig. Wobei man sich das natürlich immer mal schön überlegen muss. In Deutschland hätte ich es mir möglicherweise auch überlegt, wie schlimm es denn werden kann. Aber Dänemark, sich mit einer fremden Autorität anzulegen, im Zweifelsfall, oder zu sagen, auch, das habe ich aber nicht gewusst. Unwissenheit schützt möglicherweise vor Strafe nicht. Da bin ich dann doch lieber auf der sicheren Seite. Zumal ich nicht weiß, wie das Essen in einem dänischen Gefängnis ist. Verknacken die hier einen für sowas? Oder ist das nur Geldstrafe, so 390 Tagessätze, keine Ahnung. Ich möchte das aber auch gar nicht wissen, beziehungsweise wissen schon, aber nicht ausprobieren. Insofern lass es lieber. Ja, hinten ist Deich. Deich, Deich, Deich. So, wo fahren wir jetzt hin? Hafen. Zum Hafen? Mhm. Gut. Dann räumen wir jetzt das Feld von Süden auf. Einmal vom Norden in den Süden was essen. Was hatte ich für den Hafen aufgeschrieben, was es da Gutes gibt? Fischbrötchen. Dann röchelt das nicht so. Was machen die denn da jetzt? Hier laufen Typen, also 2 Personen mit einer großen Tüte. Pilze sammeln oder was? Legt man sowas nicht in Körbe? Ich habe keine Ahnung. Nein, sie gehen vom Weg weg. Mal gucken. Gehen wir mal neu schieren. Ja, wir sind immer noch auf Röm. Es ist immer noch der 19. Ist es der 19.? Ich kann das nicht lesen auf der Uhr. der 19.10.2022 und wir sind auf dem Weg zum Spitzberg. Ich habe da gelesen in einer Geocache-Beschreibung, dass ich, kann auch jeder selber lesen, aber für die Nicht-Geocacher unter euch, und ich kann auch nicht sagen, ob es gegebenenfalls eine urbane Legende ist. Keine Ahnung. Tja, was die Menschen hier ausgraben, weiß ich nicht. Werden wohl keine Trüffelsucher sein. Ansonsten wären das Trüffeln mit einem Durchmesser von 125 mm. Das wäre schon der Knaller. Ich kenne mich aber damit nicht aus. Ja, auf dem Weg zum Spitzberg. Und in der Geocache-Beschreibung stand, dass die Leute, die im Norden von Röhm wohnten, einen Leuchtturm bauen wollten und die Leute im Süden auch. Man konnte sich jetzt nicht einigen, wo auf Röhm denn dieser Leuchtturm hin soll. Und beide Berge sind irgendwie sowas um die 18, 19 Meter hoch. Und dann ist den Leuten aufgefallen, dass es in der Mitte von Röhm ja noch den Spitzberg gibt. Und dieser Berg ist ebenso hoch. Und dann hat man sich darauf geeinigt, den Leuchtturm auf diesen Berg zu setzen, dummerweise. Oder man hat es dann gemacht. Und dann weiß ich nicht, wegen dem Sturm oder was, keine Ahnung. Ich müsste jetzt nochmal diese Cache-Beschreibung lesen oder einfach was erfinden, ist ja egal. Auf jeden Fall hat es den Turm zerlegt. Er soll jetzt unten am Fuße des Berges liegen. Und wenn man genau hinguckt, kann man noch an der Form der Dünen sehen, wo er denn so liegen würde. Ob das stimmt oder nicht stimmt, keine Ahnung. Ist mir persönlich auch egal. So, auf dieses Podest führen Stufen. Wir sind da schon mal gewesen, denke ich. Oder wir waren auf einem anderen Berg. Aber ich glaube nicht, dass das der im Norden war. Ich glaube, das war der, als wir vor Jahren hier schon mal gewesen sind. Und ja, da gehen also so Holzstufen hoch. Und um den Geocache zu finden, müsste man die Anzahl der Holzstufen inklusive Podeste zählen. Wir wollten da jetzt hinfahren. Beim letzten Mal sind wir auch bis relativ in die Nähe gefahren. Das war dann auch so eine, ja, Schotterstraße. Die scheint aber jetzt gesperrt zu sein. Als wir da eben waren, beziehungsweise als wir eben da rein abbiegen wollten, stand da ein Schild für Autos und Motorräder verboten. Man hält sich dran und aus diesem Grund haben wir an der Kirche geparkt. Kann ich mir gleich übrigens auch noch den Kirchplatz angucken, hier den Friedhof, wenn man schon mal hier ist. Und jetzt haben wir 1,2 Kilometer nicht zum Spitzberg, sondern zum Final des Caches, was man sich errechnen kann, wenn man weiß, wie viele Stufen es sind. So, im Internet standen, ich bin jetzt ganz frech, 50 Stufen. Ob das jetzt die tatsächliche Anzahl Stufen inklusive Podest ist oder nicht, keine Ahnung. Aber per Rechnung komme ich irgendwo hin, wo ich sage, ja, da dürfte man legal hingehen. Denn, wie man lesen kann, ist wohl das freie Betreten der Dünen verboten. Und direkt vom Spitzberg zu dem Final müsste man also durch die Dünen gehen. Aber im Listing steht auch, es gäbe einen legalen Zugang. Was bedeutet, durch den Wald, weil den Wald kannst du hier frei betreten. Ja, und dann würde das eigentlich alles passen. Jetzt habe ich mal diese 50 Stufen genommen und den Abstand gepeilt, laut Aufgabe. Und dann liegt das Ganze in einem Wald. Und zu diesem Final gehen wir jetzt einfach, weil oben auf diesem Berg waren wir ja schon mal. Sind es also noch 380 Meter. Und dann gucken wir mal, ob ich gut geschätzt habe, ob die 50 Meter stimmen oder auch nicht. Man könnte ja einfach, weil die Peilung kommt ja ungefähr hin. Also der Abstand, den haben wir definitiv richtig. Was uns fehlt, ist im Endeffekt der Winkel. Das heißt, wie viel Grad wir von diesem Spitzberg, von der letzten Stufe aus, hätten peilen müssen. Und ja, ob das jetzt ein paar Meter mehr oder weniger sind, ist ja egal. Man könnte jetzt ganz einfach auf dem Kreisbogen ein wenig hin und her laufen und dann müsste es ja passen. Was steht denn hier? Ein Häuschen. Was für ein Häuschen. Bis jetzt war es hier ziemlich flach. Jetzt auf einmal sind wir vor einer Dünenlandschaft. Und in dieser Dünenlandschaft steht ein Haus. Was mag das für ein Häuschen sein? Gehen wir doch mal gucken. Na, nach Knusper, Knusper, Knaser sieht es nicht aus. Und es hat auch eine stabile Tür und einen Briefkasten. Ja, aber da kann man durchgucken, genau. Es wird wohl gerade restauriert. Könnte eine Ferienhütte sein. Steht sogar eine Mülltonne davor oder ein Mülleimer. Ich gehe mal davon aus. Was machst du denn? Keine Ahnung, der fliegt immer irgendwann aus. Irgendwann mache ich Serienbilder. Dann habe ich 100 Serienbilder. Ja, macht nichts, aber man kann ja Serienbilder, wenn du sie denn nebeneinander machst, aneinander bappen, stitchen und dann passt das alles wieder. Nun denn, Dünen. Also dafür, dass auf diesem Weg hier nicht geritten werden darf, liegt hier eine Menge Pferdescheiße. Hier vorne ist dann ein Reitweg, so wie es aussieht. Weiß der Geier. Für deutsche Verhältnisse, Hausmeister Krause, Ordnung muss sein, ist das alles recht merkwürdig. Aber ob das für dänische Verhältnisse auch so ist, weiß ich nicht. Das ist da vorne. Vor mir ist jetzt eine Erhebung, eine höhere Düne. Und offensichtlich sind dort immer mal wieder Menschen hochgegangen, weshalb man jetzt Schilder aufgestellt hat, Hochgehen verboten. Aber auch das scheint die Leute nicht wirklich zu interessieren, denn dort sind eine ganze Menge Spuren und die sehen relativ frisch aus. So, hier vorne ist ein Reitweg, hier ist ein Fußweg, dann nehmen wir den mal. Und es sind noch circa 80 Meter bis zum geschätzten Final. Wenn ich jetzt natürlich genau wüsste, wonach ich suche, wäre die Sache einfach. Doch leider weiß ich es nicht. Möglicherweise, das ist jetzt der Trick, gibt es aber eine Kescherautobahn von diesem Weg ab in den Wald rein. Und dann wüsste ich ja auch, dass ich richtig bin. Vielleicht ist natürlich auch dieser Weg, den ich gerade gehe, die Kescherautobahn. Auch das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich lasse mich da überraschen. So, hier geht ein Pfad rein, 25 Meter. Wo ist denn meine Holde? Hinter mir. Ich gehe einfach mal der Kescherautobahn nach. Könnte klappen. Mücken gibt's hier und Gras. Es piepst tatsächlich. Hier ist auch ein Weg. Und ja, ich denke, ich habe richtig geschätzt. Da ist der Cache. Prima. Wow, genau. Zwar im Bunker keine Lust gehabt, in den Kamin zu greifen, ne? Sich dumm angestellt, aber die Stelle finden kann ich. Naja. Ja, und jetzt erklärt sich vielleicht die Geschichte mit dem Leuchtturm unterm Spitzberg. Muss nur gucken, dass jetzt hier keiner kommt. In dem Leuchtturm befindet sich eine Ziploc-Tüte, die man aber nicht mehr ziplocken muss, all dieweil sie kaputt ist, mehrfach, und zwar oben am Verschluss. So, Beton hier unten drin ist der Wahnsinn, die kommen hier echt her. Da hinten gehen welche, die kommen hier in die Richtung. Lass uns mal ein Stück weggehen, bitte. Dann sehen die es nämlich nicht, dann sehen die zwar, dass wir hierher gehen, aber die wissen nicht, was wir machen. Lassen wir sie mal da vorne vorbeigehen. Dann gucken wir mal, was ist. Kannst du mal gucken, wo sie sind? Dann sind sie durch. Check mal den Weg, genau. Ist ja auch ein Witz, ne? Da ist ein Schild, darf sie nicht. Da ist ein Schild, darf sie nicht. Gehen sie in der Mitte hoch. Ist ja bescheuert. So viel deutsche Urlauber hier. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir den auch. Sehr schön. Dann können wir ja jetzt wieder zum Auto gehen. Na ja gut, vielleicht ist das ja hier auf Römm so. Hier kommen halt viele Touris, da machen wir einfach nichts. Wollen halt keinen Ärger mit denen, ne? So, dass sich das rumspricht. Dann lässt man die halt gewähren. Tourischutz. Ja, nu. Ich meine, du weißt doch, was passiert, wenn du die Deutschen nicht gewähren lässt, ne? Deswegen hast du ja hier überall die Bunker. glaube, die holen sich dieses Moos in Säcken. Weil hier liegt doch überall so ein Moos auf der Straße, also hier auf dem Weg. Hier darfst du viel. Hier darfst du auch nachts am Strand Feuer machen oder auch im Wald. Du musst nur aufpassen. Wenn du im Privatwald unterwegs sein willst, brauchst du eine Erlaubnis. Im Staatswald ist es vollkommen egal. Also es ist auch wieder so eine urbane Legende, dass du hier nachts eigentlich nicht cachen darfst. Dürftest du schon, wenn es halt Staatswald wäre. Du musst nur so und so viele Meter von Häusern wegbleiben. Müsste man sich mal ganz genau durchlesen. Aber was ich gestern so überflogen habe, steht ja einiges. Hast du hier schon irgendjemanden mit Maske gesehen? Nee, ne? Ja. Auch so Misteln gibt es ja auch. Wo sind die hier so blattlos? Ja gut, Röhm hat ja den Vorteil, dass hier immer sehr viele Sonnenstunden sein sollen. Dafür fahre ich auch nicht in den Urlaub. Wenn ich in der Bude sitzen will, mache ich da zu Hause. So. Ja, ich gehe mal 100 Meter. Dann sind wir schon am ersten Bunker. Hier sind keine Dosen. Die Dosen, die hier mal, die hier liegen oder so, die haben wir entweder schon gefunden oder die sind aus dem Raster gefallen bei T5 oder so eine Scheiße. Da musst du schon auf Geocaching kommen gucken oder wo auch immer, damit du sehen kannst, wo hier theoretisch eine Dose ist. Stimmt, die eine an einem riesigen Baum, die wir nicht gefunden haben. Ja, ist wohl einer umgebracht worden. So, jetzt müssen wir hier mal vom Weg, aber ich denke mal, es dürfte dieser Trampelpfad sein. Dann schauen wir mal, wo wir da landen. Beton. Geschalt. Hier oben drauf ein Fundament mit einem Loch. Ich denke, hier war früher ein Entlüftungsrohr. Direkt hören tut man nichts. Ob es hier einen Zugang gibt, keine Ahnung. Aber von dem Ding gehen hier in alle Richtungen Wege runter. Ich mutmaße jetzt mal, finden hier nichts. Könnte jetzt darüber gehen, da ist der große. Ja, ich wage mich zu erinnern. Hier waren wir schon mal. Und die größere Anlage, die ist 42 Meter weiter. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das sind halt Relikte, aber ich gucke mir die gerne auch jetzt nochmal an. Selbst ohne Dose kann ich das Bild dann nachher im Netz verwenden. Bleibt mal sitzen. Aha. Auch hier liegt dann ein Hundekotbeutel, das ist auch ganz toll. Ich denke, das Ding hier, das ist zugeschüttet, wobei ich davon ausgehe, könnte sein, dass hier wegen diesem runden Ding ein Geschütz drauf stand. Da müsste ich mal genau gucken, aber ich mutmaße, dem ist so. Serienbilder können nicht auf einer... Hä? Wieso steht denn das auf Serienbild? Manchmal. Einstellungen. Nee, dann nächstes Mal sind das wieder normale Fotos. Automatisch HDR. Hattest du das eingestellt? Nicht. Weil HDR, da muss er ja mehrere Bilder machen. So, wir gehen in die andere Richtung. Das müsste da oben dieses windschiefe Teil sein, wo K2 damals drauf gestanden hat. Mutmaße ich. Und dann schräg drunter war, glaube ich, dieser Cache, den wir nicht gefunden hatten. Dass die immer so schreien müssen, ne? Nee. Und das innervierende Kind war auch nicht da. Nee, das war nicht innervierend. Unser doch nicht. Ja. Nein, kann man ja so nicht zugeben, oder? Typischer Regelbau. Willst du mal rausgucken? Musst du reingehen. Kannst du reingehen, kannst du rausgucken. Mhm. Habe ich auch mal ein Bild, wo du rausguckst. Hast du dich Aua gemacht? Hast du dich Aua gemacht? Moment. Du warte doch noch mal. Ich muss einmal quer, einmal längs. Habe ich dich ein bisschen dunkler. Sieht aus wie meine Holde im Geschützstand. Da war auch wahrscheinlich mal, entweder da war ein Deckel oder eine Drehlafette drin. so wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung, aber könnte sowas sein. Sie selfisiert. Nee, dann müsstest du mal gucken, ob du da unten noch irgendeinen hast. Nee, den habe ich letztes Mal schon gehabt. Vielleicht findet man den ja. Ich habe keine Ahnung. Hustende Drecksbratzen. Aber ich habe ja mal irgendwann einen Punkt hingesetzt. Nun ja, nichtsdestotrotz. Dann gehen wir mal weiter nach da. Das wäre sehr schön. Was ich mich ja frage ist, ob die Gegend hier jetzt nur dünentechnisch so aussieht oder ob die hier ziemlich zerbombt worden ist seinerzeit. Also theoretisch ein 40 Meter in die Richtung ist auch noch was. Ist da ein Weg? Theoretisch das Loch da, ne? Eben lesen, was da ist. Das weiß ich. Bunker gut versteckt, Militärbunker. Ja, eben, da gehen wir mal hin. Dann nehmen wir den Trampelpfad. Wird wohl keiner sein und danach gehen wir rüber zu dem anderen. Bunker feucht im Wald. Wir haben eine Abkürzung genommen, gehen jetzt hier einen Berg rauf. Der einzige Unterschied zu unserer Gegend zu Hause ist, sind hier lange Kiefernadeln auf dem Boden. Und das sieht bei uns ein bisschen anders aus. Da oben war das Geschützbett drauf. Das könnte eine Flak gewesen sein. Hier war ein Kamin. Das heißt, du kannst mal sehen, wie groß das Ding hier nach hinten noch rausging. Das war schon ordentlich. Wie gesagt, da oben war die Batterie drauf. Ich nehme an, eine Flak. Ja, müsste ich mal gucken. Hätte was. Nächster wäre... Was? Der, wo wir dann jetzt hingehen, der geht runter darüber. Dann müssen wir mal da hinten in die Richtung gehen. Dann kommen wir von da hinten her wahrscheinlich dran. Gehen wir hier wieder runter. Oder gehen wir in die andere Richtung, das weiß ich noch nicht. Aber hier kommen natürlich eine ganze Menge. Nee, wir müssen nach da hinten. Nehmen wir den Weg runter. Hier ist Bunker Heidemarie. Heidemarie heißt sie. So sieht das aus. Hier muss irgendwo eine geklebte, sowas wie ein QR-Code sein. Hier? Mhm. Dann geh davon aus drin. Geh davon aus unten drin. Kriegst du bei der geführten Bunkertour. Ich sag, den kriegst du bei der geführten Bunkertour, weil ich gehe davon aus, wenn du da vorne guckst, da wirst du ihn finden. Wenn du oben bist, ist er unten. Ja, du kannst da unten rein in dieses Loch. Von hier unten. Das ist der Standardbolzen, wenn sie den rausziehen nach oben, dann kriegst du das Ding auf. Hätte ja mal klappen können. Was denn? Ein blöden Aufkleber. Der ist da drin. Rotes Geländer. Wenn du oben bist, ist er unten. Ja, aber da unten drunter bist du unter dem roten Geländer. Also da drin ist er. Da vorne, der kleine Eingang unter dem Schützenloch. Komm ich da rein? Ja. War er ja auch drin. Was ich bei Lea aufgemacht habe, was auch ein Grund war, dass ich so dreckig bin, da waren ja diese Sandhügel an der großen Feier. Da bin ich da hochgelaufen. Mit Schwung und hat dann hier so einen Raum. Krabbeln. Hose muss ja eh in der Wäsche. Oder willst du von oben runter? Du kannst ja von oben reinlassen. So tief ist es nicht. Siehst du was? Hoi. Also da unten ist nichts eingeklebt. Na gut, das hier ist ja eher ein verrostetes Geländer. Die Alternative wäre hier an diesen Querstreben. Wenn unter diesen schrägen Dingern das irgendwie hier geklebt wäre, kannst du von da irgendwas sehen, dass irgendwo was klebt? Da hatte ich ja eigentlich schon abgeguckt. Alle? Gut. Nur das obere oder die dreieckigen? Da habe ich auch mal drin. Ich muss ja irgendwie einen Mantel aufheben. Ja, noch ein bisschen. Jetzt bist du frei. Wenn ich gerade auf der Perspektive bin, was anderes sehe. danke schön. So. Das war das. Ja, es gibt halt eine Tour geführt. Sollten wir hier mal Urlaub machen, dann würde ich die gern mitmachen. Das wäre schick. Aber falls nicht, dann ist das so. Aber es wäre schon schön. Ja. Jetzt gehen wir den großen Weg. Das ist doof. Wir hätten noch den anderen gehen können, oder? Dann sind hier vielleicht nicht so viele Leute. Das ist ja auch mal nett. Ja. Ja, und dann hätte es. Ja, und dann hätte es aber viel Geschrei gegeben. Und dann wäre es ja fast wieder wie bei uns zu Hause. Ne? So viel Geschrei halt. So, Moment. Wenn hier ein Weg geht, ist das vielleicht eine Abkürzung nach da, wo wir noch hinwollen. Dann gehen wir da mal hin. Was ist das da? Ja, wir gehen einfach mal hierher. Gucken, was passiert. Komischer Abzweig. Die andere Seite soll nicht so ergiebig sein. Wir sind jetzt nördlich dieser Straße, aber südlich der Straße könnte auch noch was sein. Allerdings ist es da mit der Zuwegung nicht so besonders, soweit ich das gelesen habe. Da müssen wir halt mal gucken. Aber was weiß ich denn schon? Aber das mit den Schlössern ist neu, ne? Dass hier jeder sein Liebesschloss hinhängt, das hatten wir damals wirklich nicht. Damals. 4 Jahre. Ja, 4 Jahre. Schneiernach könnte es so sein. 78 Meter, aber hier wäre das Querwald ein. Wir sollten den Weg nehmen. Über die Dünen soll man ja nicht gehen. Müssen wir einen kleinen Bogen gehen. Aber dem Geschrei nach sind wir richtig. Da hast du wohl recht. Ich glaube, das ist diese Anlage, wo auf dem einen Hügel das eine war und dann an dem, bin ich mir aber nicht sicher, da war auch ein Cache, meine ich. Müsste man mal gucken. Ich meine, das Navi trägt es ja mit. Wir sehen ja, wann wir wo gewesen sind. Dementsprechend kann ich da noch die Fotos zuordnen. Ja, das ist der da drüben auf dem anderen Hügel, das große Gegenstück. Und da an dem Baum war damals die Dose gewesen. Meine ich, das war das. Da gehen wir dann auch noch eben hin. Da ist natürlich jetzt die Family mit dem Honk. Jetzt bin ich mit auf dem Bild wegen der Sonne. Ich kann es nicht ändern. Ich kriege mich ja hier kaum weg. Ja, so ist das. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, hier geht auch die Führung lang. Kannst du mal den Rucksack nehmen, bitte? Dicker alter Mann. Geht mal gucken, was da ist. Der dicke alte Mann macht mal Blitz an. So. Aha. Ja, das wird dann eine lustige Führung, weil das da vorne ist ja eine MG-Stellung. Also wenn du hier reingehst, geht es eine Treppe runter. Dann kommst du wahrscheinlich auf die untere Ebene. Das heißt, da, wo du stehen kannst und da mit dem MG schießen. Und hier vorne durch das Loch geht ein Treppenaufgang nach hier oben. Und da war ein Deckel, also ich mutmaße, dass hier oben ein Maschinengewehr drauf stand, wo ich jetzt hier drauf stehe. Da geht hier die Treppe rauf. So sieht's aus. Das war dann alles, was wir hier auf dieser Seite hatten. Dann können wir jetzt noch rüber auf die andere Seite gehen, weil hier kommt jetzt nichts mehr. Ich vermute mal, die hatten hier vorne an diesen ganzen gedrehten Eisenteilen Tarnnetze aufgehängt. Suchst du hier auch was? Ja, aber finde ich auch nicht. Ist da vorne was auf dem Ende von dem Geländer? Nee, ne? Nee, da ist nur so eine Ölkappe drauf. Wenn du guckst, links unten oder so, aber es ist ständig. Okay, danke. Dann schauen wir mal, ob wir auf der anderen Seite auch noch was finden. Hier überall Pilze. Könnte das hier Pfad nennen, aber tatsächlich ist es nicht so schön zu gehen wie auf der anderen Seite. Und die Sonne steht einem hier direkt tief im Gesicht. Tja, ist er das? 29 Meter. Ich hasse das ja, gegen die Sonne zu gehen. Müssen da irgendwie rauf. Da ist er auch schon. Tja, und irgendeiner hat hier auch gegraben und wollte da wohl rein. Heidenei. Da hinten geht ein Weg. Gleich nehmen wir den. Boah, was ein Hügel. Mann, Mann. Batterien sind auch bald leer. Ja, da vorne dürften noch zwei sein. Die anderen liegen noch weiter drin. Da weiß ich auch nicht, ob es da Wege gibt. Ich denke mal eher nicht. Da könnte man dann noch hingehen, aber es sind nochmal 130 Meter und dann kommt danach noch einer, aber ich denke, dann habe ich auch die Schnauze voll. Ich öle wie ein Tier. Ich sage, ich öle wie ein Tier. Oh, ich habe dich beim Gähnen. Oh nein, das aber bitte nicht. Ja klar, wie du so gähnst und so rummüdest. Boah, ist das ja hier Hölle, ey, für meinen alten Gelenke. Bleib mal sitzen da auf dem Bunker. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt, sitzt hier meine Holde. Warum muss sie so müde sein? Warum sitzt sie da ganz allein? Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt nur meine Holde. Auf dem Bunker, auf dem Lunker sitzt nur meine Holde. Hier gibt's aber Wege. Irgendwelche. Das Schlimme ist, nicht sehen zu können. Echt. Das nervt. Ich guck mal, ob der Weg hier noch irgendwo hinführt. Weil hier gibt es eine Menge Spuren. Soll ich kommen? Ja, mach mal. Ich glaube, das darf man nicht. Es wären jetzt noch 170 Meter in die Richtung. Das ist mir zu link. Ich gehe nicht her. Wenn da vorne irgendwo so ein scheiß Pfahl stand, da werden die sagen, sieht nicht gut aus. Tote Pilze. Ich meine, hier gehen zwar Leute her, das kannst du sehen, aber ich bin das nicht. Und nachher sind das irgendwelche Gendarmen, die hier falsche Fährten legen, damit jeder denkt, da gehe ich auch hin und dann zack, abgezockt. Und wenn du nicht rein kannst, bringt es eh nicht viel. Aber gegenüber von unserem Parkplatz, da sollte noch was sein. Auch ist mir die Jacke zu warm. Gucken, was auf dem Schild steht. Hier steht nicht, dass man da vorne nicht hin darf. Aber mir ist zu warm. Ist ein Tempo? Ja, ne? Nee. Hast du ein Tempo? Wahnsinnsbock habe ich nicht mehr, du? Nee. Dann lass uns mal zum Auto gehen. Der macht hier. Ja, er macht jetzt so einen kleinen Bogen. Okay. Andererseits, wenn wir noch ein Stückchen weitergehen, da sind ja noch ein paar Bunker. Und wenn da eine breite Straße hingeht, müssen wir nicht durch die Heide latzen. Also es gibt ja noch Tobruk Süd, 370 Meter. Und auf der anderen Seite gibt es noch Blecks Bunker. Aber was bei Tobruk Süd noch übrig ist, keine Ahnung. Dann sind hier noch zwei. Das eine ist ein gesprengter Bunker, da wird der andere auch nicht so viel besser sein. Und die Frage ist, ob der Weg dann weitergeht oder einfach nur auf dem Parkplatz mündet. Und dann stehen wir wieder da, weil dann dahin zu kommen wird wieder schwierig. Und dann habe ich auch keinen Bock. Man muss ja auch noch mal irgendwann anders hier hingehen können. Dann machen wir andere Bunker eben zu einer anderen Zeit. Wie spät ist denn überhaupt? 4? Das heißt, wenn wir jetzt runterfahren, kriegen wir noch was zu essen, bevor das mit dem Abendessen losgeht bei denen, weißt du? Ja. Und dann können wir nach Hause. Mhm. Schritte haben wir denn jetzt? 14,5 ungefähr. Ja. Selbstverständlich haben wir zwischenzeitlich immer mal wieder lecker gegessen. Zum Beispiel vor der Leuchtturmsuche in Hafneby bei Otto und Anis Fisk. Stremelachsbrötchen. Oder zum Anschluss in La Kolk bei Fru Dachs Fisch und Chips. Ich hab's nicht aufgekriegt und ein Kind hat eine gleiche Portion für 4 Menschen gekauft. Naja, ich bin bekanntlich gefräßig. Echt's. Da gibt es übrigens auch eine Eisdiele mit, wie ich hörte, um die 40 verschiedenen Eissorten. Leider waren wir ja schon pappsatt und die Menschenschlange vor der Tür und Theke schreckte zudem ab. Wenn ich mir überlege, dass da Deutsche stehen. Ich hätte gern ein Hörnchen mit 3 Kugeln. Zitrone und... An dieser Stelle können Sie nicht alles lesen, sind ja über 40 Sorten. Was ist das Rote da? Das sieht ja lecker aus. Was? Ach nee, ich glaube, Himbeere ist nicht so meins. Und das Grüne? Nein, nicht das, das drei Schüssel daneben. Nach 5 Minuten sind die 3 Kugeln im Hörnchen und es kann weitergehen. Eine Deutsche mit 2 Kindern, Standard erzogen. Mama, Mama, ich will Magnum. Ach, Sören Malte, das gibt es hier aber nicht. Ich will aber. Nein, Sören Malte, du musst schon etwas wählen, was hier in den Schüsseln ist. Ihr kennt das. Und deswegen sind wir dann gefahren. Soweit zur Urlaubsepisode. Zurück ins Oberbergische. Es ist Sonntag, der 6.11.2022. Und wir schrittieren heute durch den Brungast, sprich den Steinbruch. Also wenn ich mir die Front angucke, ne, von dem Auto und mit diesem groben Gitter vor den Kühlern, ne, wenn da ein Stein kommt, von einem größeren Auto vorbei und sieht auch noch scheiße aus, wenn man auf den Kühler gucken kann. Was ist das jetzt? Ja, sonst, wenn wir da hinten hochgegangen sind, dann sind wir immer zum Steinbruch rauf. Wenn du jetzt hier unten lang gehen willst, hätten wir auch daher gehen können. Ja, du! Boah, dass die Hühner mal so weit von dem Ding weg sind, ne? Und so laufen, Hühnerstall. Ist ja der Knaller. Die haben ja in der Kaltenbach auch diesen Hühnerverkaufsautomaten. Ach, Quatsch. Die haben ja in der Kaltenbach auch diesen Eierverkaufsautomaten. Und vorher hatten sie ja da die Hühner quasi freilaufend im angrenzenden Bereich auf der Wiese. Jetzt haben sie die Hühner auf der gegenüberliegenden Wiese, also quasi da, wo Station 1 von dem Multi ist. Da haben sie auch nur so ein dünnes Netz aufgespannt und fast jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre, laufen 1 oder 2 Hühner vor dem Netz rum. Also die sind irgendwie ausgebüxt. Ja, dauernd. Ich weiß ja nicht. Also das sind die Hühner da oben, die sind schissiger. Die hängen alle direkt um den Wagen rum. Da haben wir 2 Sorten. Schisshühner und Normalhühner. Oder, nee, eigentlich sind die Normalhühner die Schisshühner. Ja, ich hätte gerne Eier von den mutigen Hühnern, nicht von den Schissern. Obwohl, vielleicht sind die von den Schissern größer, weil die sich weniger bewegen. Ich weiß es ja nicht. Jetzt, wo wir wissen, dass da unten ja auch dieses Hühnerding ist, dieser komische Pirch ohne diese, weißt du, wo immer die Kohlköpfe und das Brot rumliegen, die laufen ja auch überall auf dem Gelände rum. Wenn du redest, dann auch nur, wenn ein Auto vorbeifährt, ne? Ja, aber vor was wollen die Hühner denn Schutz? Vor Greifvögeln? Deswegen. Auf so einer Riesenfläche nicht das letzte noch drüber spannen wie bei Kanickeln. Ja, wir haben ja hier unseren Milan, ne? Oder mehrere. Und Bussarde haben wir auch. Mhm. Aber hühnerfressende Seeadler haben wir nicht. Haben wir nicht. Sind ja Seeadler. Obwohl, vielleicht stehen die ja auch auf der Wiese rum wie diese Reiher, die wir haben, diese Highland-Reiher. Es ist kompliziert. Ja. Die Evolution. Bauen die denn hier eine neue Bäckerei oder Einfamilienhäuser? Es riecht ja echt unangenehm gut, ne? Wenn man an einer offenen Bäckerei vorbeigeht. Was ist das? Ferienwohnung Altenlinder Stall, Booking.com, Airbnb und eine Korkensammelstelle. Die Nabu-Kork-Kampagne. Da ist ein Blumentopf umgefallen. Da steckt bestimmt der Fuchs dahinter. Ja, der Sackreis in China war gestern. Heute ist der Blumentopf in Altenlinde. Frische Milch zum selber zapfen. Ja, das ist ja jetzt auch zweideutig, ne? Musst du da an die Kuh oder gibt es da so ein einen Automaten. Ich meine, so frische Milch ist ja lecker, ne? So frisch aus der Kühlung. Ja, ich habe ja damals mal auf dem Bauernhof gewohnt. Und was ist denn hier wieder los? Ich meine, frische Milch direkt beim Bauern aus der Kühlung ist ja lecker. Ne? Da ist noch nichts mit 0,5% Fett und so ein Scheiß. Aber es gibt da so eine kleine Fairness, so ein gewisses Risiko. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber damals, TM, als ich auf diesem Bauernhof wohnte, kam mir dann auch immer der Milchwagen und hat die Milch abgeholt. Und da wurde auch immer eine Probe gezogen und der Verkeimungsgrad gemessen von dieser Milch. Und wenn die Milch eine höhere Keimzahl hatte, kriegte man weniger Geld dafür. So, das hat sich in der Molkerei dann irgendwann relativiert. Ne? Dann tust du halt viel Milch mit wenig Keimen, mit Milch mit mehr Keimen zusammen und nachher hast du dann halt den Mittelwert, der irgendwie vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn du jetzt natürlich gerade bei dem Bauern die Milch aus der Kühlung holst, der möglicherweise gerade mal hoch verkeimt ist, dann hast du ein Problem. Durchfall oder so. Die Lieferung Holz ist angekommen, ja, mit der 11. Am 11. wahrscheinlich. So lange liegt das schon da. Mhm. Das. Echt? Aha. Ja, aber wie gesagt, ich habe die damals aus der Kühlung gekriegt. Also ich habe mir die ja auch immer geholt. So ein Liter kommt dann aus der Kühlung, tust du in den Kühlschrank, trinkst du kalt. Also ich habe die Milch nicht abgekocht. Da war nichts pasteurisiert, aber die ist ja auch vom selben Tag quasi, ne? Ja. Peggy-Eier. Was sind denn Peggy-Eier? Ach so, das Zeug, was die immer hier im Hotel aufkochen, damit du dann so ein 3 Kilo Rührei hast. Oh, ich schlepp was mit. Ja, es ist problematisch geworden. Ich kann gar nicht verstehen, wie die Menschheit bis hierhin überleben konnte, ne? Hart gesagt. Also, ich weiß ja nicht, wann der erste Mensch das erste Ei gegessen hat. Und ich gehe davon aus, Salmonellen gab es ja auch schon immer. Wie haben die das geregelt? Soll ich dir mal Hardcore erzählen? Erzähl mir Hardcore. Ich habe Wasser aus dem Wasserschlauch getrunken. Was? Mhm. Wasser aus einem Wasserschlauch? Ja, aus dem Gartenschlauch. Aus dem Gartenschlauch? Mhm. Wo das denn? Als Kind? Ja. Wasser aus dem Gartenschlauch? Ja. Ja gut, er war auch maximal einen Tag alt. Ich weiß ich nicht. Was bei euch? Bei der Oma. Die hat doch jeden Tag gegossen, oder nicht? Na, weil sie hinten in unserem Garten. Was sie bei uns bei sich gemacht hat, weiß ich nicht. Als Kind? Ja. Ja, aber war das nicht so, dass das in unserer Kindheit das Wasser, was aus dem Wasserhahn kam, noch geklort war? Wahrscheinlich. Ne? Da hatten die ja noch. Ja, Kupfer geht ja noch, Blei wäre scheiße. Das weiß ich, was wir damals hatten. Ich lebe. Ja, nee, also eine Bleileitung, da sind ja viele Leute dran gestorben. Bleivergiftung fortwährend aus den alten Bleileitungen. Noch Kupfer ist da unproblematisch. Die Frage ist immer, wie deine Wasseraufbereitung ist. Wenn das Wasser so direkt durchgeht, wir haben ja diesen Vorteil. Gut, kaltes Wasser geht in der Regel immer durch. Das warme Wasser, wenn du das in so einer fortwährenden Aufbereitung hast, dann musst du ja immer eine bestimmte Temperatur immer mal wieder überschreiben. Ja, ja, Moment. Ja gut, die Gartenleitung, aber wo wird das abgezapft? Ja, aber wo wird das im Haus abgezapft? Ne? Wo kommt das her? Nee, nicht hinterm Warmwasser, aber... Nein, ich gehe aber davon aus, dass das Wasser damals geklort war und dann war es halt groß ohne Keime in dem Schlauch. Und weil das in dem Schlauch immer wieder neues geklortes Wasser war, hat sich da möglicherweise auch nicht so viel ausgebreitet. Wenn du jetzt natürlich irgendeinen Keim in deinem Schlauch hast und das Zeug ist nicht irgendwie vernünftig vorbehandelt und die Sonne scheint da drauf, dann kannst du natürlich Glück haben, dass das Wasser im Schlauch über 60 Grad warm wird. Dann hast du auch vielleicht das Legionellenproblem von der Backe. Ich weiß gar nicht, wo da die Grenze ist oder ob die 72 Grad brauchen, keine Ahnung. Aber das klappt schon, wenn der draußen liegt. So warmes Wasser aus dem Schlauch. Ja, und auch bei uns. Wir hatten auch keinen Filter vor der Leitung. Immer wenn die an der Straße irgendwas gefrickelt hatten, dann kam bei uns das Zeug erstmal braun mit Sand. Da rappelt sich die ganze Leitung in der Straße mal wieder frei und alle Ablagerungen, die kommen dann irgendwo aus dem Hahn. Und danach musstest du dann diesen Purulator aus dem Hahn rausnehmen und erstmal durchspülen, weil da diese ganzen gröberen Bröckchen noch drin hängen und der dann nicht mehr so einen schönen perligen Strahl machte, sondern irgendwas. Ja, aber du hast es überlebt, siehst du, ich auch. Nachbarsjunge, der hat mal, das weiß ich noch, wir waren mit dem Fahrrad Fußball spielen, wir hatten noch so einen Bolzplatz gehabt unterhalb des jetzigen Sportplatzes. Da gab es den Park in der Form noch nicht. Und Nachbarsjunge hatte Durst und wollte aus der Lennefe trinken. Und wir so, ey, lass das lieber. Nein, er trank aus der Lennefe. Ist ja überhaupt kein Problem, hat er gemeint. Ja, am nächsten Tag lag er dann mit Magen-Darm im Bett und konnte nicht mehr mit raus spielen kommen. So war das. Ja, aber grundsätzlich war ja auch früher die generelle Hygiene eine etwas andere, ne? Ich meine, heutzutage, da wäschst du dir 30.000 Mal die Hände. Das hat man als Kind in der Form auch noch nicht so gemacht, ne? Da hast du halt den ganzen Tag draußen im Garten gespielt und irgendwann kamst du rein und da wuchs dann schon Moos unter den Fingernägeln. Ja, das wurde dann da mal weggekratzt und dann war das gut. Aber hat man überlebt. Alles angepackt, hat man überlebt. Im Wald gespielt, Fuchsbandwurm, wusste man nicht. Hat man überlebt. So ist es. Wir haben jetzt immer in der Küche erzählt, Anfang der Woche, wir haben zusammen gespielt. Wir haben einen Opa, die haben Regenwürmer gesammelt und den Hühnern zu essen gegeben. Hab ich ihn gefragt, und habt ihr auch probiert, schmecken die? Mich an. Nö. So. Was denn jetzt? Nicht probiert oder schmecken die nicht? Nee, nicht probiert. Ah. Aber nicht so, ich esse die doch nicht, sondern so fast wie Scheiße erwischt. Ja, aber jedes Kind. Also jedes Kind kennt doch mindestens ein Kind, was irgendwann schon mal Regenwürmer oder Schnecken gegessen hat. Das sieht ja auch interessant aus, ne? Dieser abgeknickte Baum, wo dann seitlich überall wieder was rauswächst. Die haben hier überall seitlich diese... Ja, die sind ja nicht ganz... komisch behaarte Bäume. Ja. Ja, es ist heute noch mal herrliches Wetter. Wir sind bei ca. 10 Grad. Die Bewölkung ist relativ gering, der Wind ist moderat. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie er sich auf der Aufnahme anhören wird. Das wird wie immer die Überraschung beim Schneiden. Mittlerweile hat man die ganzen Bäume, die hier auf dem Wegeingang, den wir genommen haben. Also wir gehen ja auch im Brungers immer so eine Standardrunde und gehen bei zu den Brüchen direkt hinein. Und hier hat man die ganzen Bäume, die neulich... Nein, ich sag's anders. Hier hat man die ganzen Bäume, die zuletzt noch hier über dem Weg gelegen haben, mittlerweile alle runtergenommen. Und man kann hier wieder einfach so gerade, allerdings durch matschig gefahrene Wege, die Runde gehen. Guck mal, ich kann die Schranke gar nicht mehr zumachen, weil das Widerlager weg ist. Also ich könnte sie zumachen, aber dann wäre sie auf dem Boden. Das ist doch, wer macht denn sowas? Nee, hier liegen jetzt Baumstämme. Da hat sich das Thema Schranke erledigt. Schade, schade, schade. Und das hat doch immer so einen Spaß gemacht. Ja, aber die Natur, die haut hier jetzt richtig rein, ne? Wo es feucht ist, die ganzen Brachflächen hier sind wieder zugewachsen. Ja. Schon der Hammer. Ja, wächst jetzt alles zu. Aber hier für einen Wildbestand ideal. Wir haben jetzt wieder ohne Ende fahren. Wenn es Adlerfahren ist, freuen sich die Wildschweine. Und die ganzen Brombeerranken und das Zeug, das ist für die Rehe gut. Also da tut sich was. Aber auch hier ist ja stellenweise schon der Weg aufgebrochen. Und hier in den ganzen neuen jungen Birkenschonungen, da haben die Unterstand. Also da wird es schon was tun. Siehst ja auch, hier ist irgendwo, sind sie auch durch. Klar, die wollen dann unten zu dem Bach, weil hier oben ist mit Wasser nicht viel. Bitte? Ja. Ja, aber wir sind hier zwischen den Halden so ein bisschen, ne? Kommt die Sonne nie hin. Überall noch Tau auf dem Weg. Da musst du hier sowieso aufpassen, weil hier ist ja Zeckenhochburg. Wenn du hier feuchte Wiese hast oder ein bisschen feuchtes Gras. Was mich so ein bisschen bei diesen ganzen Viren und Infektionen Keks ist ja, dass die sich ja offensichtlich alle wohlgesonnen sind. Ne? Das wäre natürlich schon so ein Ding, wenn du jetzt, ja, obwohl es scheiße ist, halt Covid kriegen würdest. Ne? Und wenn du es dann schon mal hast, aber dieser Covid-Erreger vielleicht einen Borreliose-Erreger killt oder was weiß ich, was anderes, hier Varicella, Zoster, was auch immer, wäre das ja schon geil. Ne? Das heißt, dann hast du wenigstens noch einen gewissen Vorteil von dieser Infektion gehabt, aber nee, hast du ja nicht. Und das ist so nervig. Na, wenn du nichts Neues dazu kriegst, wird er wahrscheinlich irgendwann mal, wenn dein Immunsystem vernünftig funktioniert, weiter runtergehen. Weiß ich nicht. Also grundsätzlich stellt sich ja dann die Frage, warum hast du Abwehrzellen gegen Borreliose, wenn dein Körper das gar nicht kennt? So hatte deine Mutter das während der Schwangerschaft mal, dass du das irgendwie mitgekriegt hast oder so. Ich meine, ich bin ja kein Biologe oder so. Aber das war ja wie damals bei diesen indigenen Völkern. Na, zack, kommt da ein Europäer vorbei. Lass mal kolonialisieren. Bringt er hier direkt so eine europäische Standardkrankheit mit. Zack, alle tot. Also die hatten wahrscheinlich ja auch nichts gegen die Ruhr oder was weiß ich was. Müsstest du vielleicht mal fragen, wenn du den wirklich nochmal bestimmen lässt. Aber wenn ich nochmal irgendeine Titerbestimmung machen lasse, da frage ich. Ist hier die Ansetzleiter? Da ist neu. Ja. Hat man schon die ganze Zeit von unten gesehen. Also eine Ansetzleiter ist natürlich doof, ne? Wenn es windig ist, frierst du da rum. Kannst ja noch nicht mal so einen Coleman-Ofen zwischen die Füße stellen. Musst du dich in so einen Ansitzsack packen. Und dann musst du strullen. Vergiss, dass du einen Ansitzsack anhast. Willst auf die Leiter, bumm, liegst du unten. Das Bumse macht und unten ist er. Ja, den Coleman-Ofen vom Vater, den haben wir auch noch unten im Keller stehen, ne? Ich glaube, so einen Ansitzsack hatte der auch. Ich bin ja mal gespannt, ob und wann wir dieses Jahr das erste Mal Minustemperaturen bekommen. Also jetzt nach diesem Sommer. Und ob das irgendwann mal schneit. Da ist auch wieder eine neue Ansitzleiter. Ich war jetzt gestern zufällig aus Gründen, weil ich was gesucht habe, auf dem Geoportal NRW. Es gibt ja dieses TIM online, wo du gucken kannst, wo welche Häuser und welche Grundstücke und bla sind. Aber auf diesem Geoportal ist Kartenwerk drauf. Das hat mich jetzt echt umgehauen, weil da war ich jetzt ein paar Jahre nicht gewesen. Und da kannst du gucken, also kannst du ein Overlay zum Beispiel auf die Karte legen. So diese Standardsachen mit Grundkarte und Orthofotos und das, wie früher gab es, gibt es alles. Aber beispielsweise, wo es noch Bergrechte gibt. Und wenn du dann draufklickst, wer das Bergrecht hat, kriegst du sogar angezeigt, ne, wer. Das ist lang nicht gewesen, dass mir hier einer mit einem Susi entgegenkommt. Mitten im Wald, an der Abbiegung Steinhauer Pfad, war aber ein Jäger. Das Auto steht auch zuweilen schon mal an der Hauptstraße. Und er hat die Kombination TJ, das ist ja der Hammer. Wieso darf der TJ auf dem Kennzeichen haben? Und dann begegnet er mir, ja, ja. Nee, und dann kannst du gucken, wer da das Bergrecht hat und seit wann, ist der Hammer. Also ich finde das gut. Du kannst da gucken, wie die Bodenrichtwerte sind, wo irgendwas gebohrt wird oder gebohrt worden ist. Weißt du, so Erdbohrungen oder so, vielleicht wegen Geothermie. Ey, da gibt es Overlay, das ist der Hammer. Echt. Was man da für Informationen kriegen kann, wenn man sie braucht. Oder auch nur, wenn man neugierig ist. Gut gemacht. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dich ein bisschen für alten Bergbau interessierst, dann hast du ja jetzt die Möglichkeit, einfach eben zu gucken, wo hat einer Bergrecht. Und wenn es Flächen gibt, wo es noch alte Bergrechte gibt von 1800 und, dann weißt du schon, okay, da war dann auch mal ein Grubenfeld. Was man da jetzt noch sehen kann oder nicht, ist ja mal die eine Sache. Aber spannend ist das schon. Naja, theoretisch, wenn ich das richtig verstehe, wenn du das Bergrecht hast, kannst du ja jederzeit wieder anfangen, da das Erz abzubauen. Ne? Ich meine, früher haben sie da mit Eisen und Schlägel da rumgeprügelt, in einer Stollenberg gekloppt oder einfach nur von oben abgegraben. Und es war ja auch damals eher schwieriger. Man hatte ja nicht die Möglichkeiten wie heute. Das heißt, wenn eine Lagerstätte früher als erschöpft erklärt wurde, weil es sich nicht mehr gelohnt hatte, vom Aufwand her, heißt das ja nicht, dass es sich gegebenenfalls heute auch nicht mehr lohnt, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, auch kleinere Partikel rauszulösen oder was auch immer. Ne? Rein technisch. Ja, und dann könnte da irgendeiner wieder kommen und sagen, nö, jetzt machen wir einen neuen Stollen unter irgendeinem Café. Gut, bis das passiert oder passieren kann, gehen dann Jahre ins Land, weil wegen Genehmigung und Bergamt und bla bla bla. Aber theoretisch wäre es möglich, denke ich. Das ist eine Falle, glaube ich. Oder eine Kerze. Herzensfreudeglas. Der Virus der Liebe, des Mitgefühls und der Wertschätzung. Ach du Schade. Ist auch eine Kerze drin? Weil das fehlt mir ja noch. Weißt du, wenn hier irgendwelche Leute... Gläser geht bei dem Wind jetzt nicht, glaube ich. Was sagst du, stand da der Virus der Freude oder was? Ja, es ist Zeit für einen neuen Virus, Virus der Freude, der Liebe. Ach ja. Und war da jetzt war da eine Kerze drin? Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, das fehlt noch. Wenn da hier irgendeiner so ein Glas... Und obendrauf ist ja ein Stoff gewesen. Ne? Das war ja kein fester Deckel, sondern irgend so ein Stoff. Da ist natürlich die Frage, warum Stoff und kein fester Deckel? Klar, damit Luft reinkommt, also vielleicht doch wegen einer Kerze. Und wenn hier irgendjemand Glasbehälter mit Kerzen an einzelstehende Bäume hängt und daneben ist überall Totholz auf dem Boden, weißt du, da frage ich mich, ob sie die nur alle haben. Wenn es danach auf dem Brungast brennt, wissen wir auch warum. Also bescheuert, ehrlich. Vielleicht ist ja dieses Covid und was es sonst so gibt, gar nicht das Hauptproblem, an das man hier so krankt. Vielleicht gibt es ja noch ein Virus, den die noch gar nicht gefunden haben, der einfach unhaltbar blöde macht. Weißt du? Ja, ich sag ja, der grassiert so dermaßen. Vielleicht wird das jetzt echt mal Zeit. So für die Menschheit, so fupp weg. Echt. Ach so, und du kannst dir beispielsweise in diesem Kartenwerk von dem Geoportal auch angucken, wo es Unfälle gab. Ja, kannst du dir so in Punkten anzeigen lassen oder ganze Strecken, wo öfter mal mehr Sachen sind. Und wenn dann auf den Punkt draufklickst, steht dann beispielsweise Fahrradfahrer gegen Motorradfahrer oder LKW gegen Fußgänger. Muss man sich mal vorstellen, wir haben November, ne? Wenn der Wind nicht wäre, da wäre die Fließjacke schon wieder fast zu viel. Moin. Ha, wenn das Kind erst oben den richtigen Matsch findet. Ja, dann. GMX. 10 Stundenkilometer interessieren die auch nicht. Ja, nur ich meine, diese Schilder, die sind ja nur einfach ganz klar. Aber naja. Ja, der Virus. Komplette Blödheit. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay. Die Fahrerin war blond, da sind wir wieder in Klischees, aber also ich finde es immer wieder interessant, wenn so die Realität diese Klischees bestätigt. Oh, da steht 10 Stundenkilometer, wahrscheinlich hat es gar nicht gesehen, weil das hängt ja in der Höhe, da guckt die wahrscheinlich gar nicht hin. Aber oh, das sind 10 Stundenkilometer, schneller darf ich nicht. Ach, da sind ja nur Fußgänger, das kann ich schon selbst entscheiden, ob man das muss oder nicht. Freie Fahrt für freie Blondies. Bin ich eigentlich ein schlechter Mensch, wenn ich solchen Leuten dann einfach mal gönne, wenn dann so ein LKW seitlich aus der rechts vor links kommt und die stehen dann voll in so einem Riesenrad? Gönnung, weißt du? Gönnung. Bodenlose Gönnung. Aber hey, Prädikat besonders schlecht. Hasse? Sag denn meine Uhr. 9,6. Ah. Aber die 400, die schaffe ich bis nach Hause auch. Sicher. Nee, werden so 10, 5 sein, wenn ich daheim bin. Können noch 11 sein. Ah, der Rettungsdienst mit Blaulicht. Nächste Frau. Aber das mit Weiber hast du gesagt, ne? Ja, ich bin selber ein. Ja. Ja, Weibertreff könnte sein. Die fährt da mit einem VR6 hoch. Ich schätze, die wird sich ja auch nicht an die 10 halten. Ha, siehst du, jetzt fährt er auf den Kreisel zu, jetzt macht er Sondersignal komplett. Hast du gesehen? Der Hund, der trägt eine lilafarbene Bettdecke. Du guckst auch zu viel TV total. Ja, und der Hund hat die... Also sie hat auch so eine rosa Lilö-Jäckchen und rote Schuhe. Und der Hund hat diese lila Bettdecke so über den Rücken wie so ein Pferdeponcho, damit der nicht nass wird jetzt in der Sonne. Das ist so... Ist das nicht albern? Das ist ein Hund. Was? Nee, wahrscheinlich kaputt geschoren. Und die müssen dann mit einer Bettdecke spazieren gehen. Ja, mit so einem Siesta-Poncho. Dann könnte man den ja auch noch so ein Sombrero aufsetzen. Aha. Dann kriegt er immer einen Schuss Tequila ins Wasser. Sierra, Tequila. Hey. Uff. Und wegen der Arthrose ist es dann leichter, mit einer Decke rumzulaufen, weil die drückt dann nicht hinten so auf die Hüfte. Eine Decke wegen der Feuchtigkeit. Aha. Ah, ich weiß es nicht. Es kommt mir alles sehr absurd vor. Wahrscheinlich kriegt der auch noch in Kooperationsfarben im Winter, wenn gesalzen ist, die passenden Schüchen an. Auch in Lilö mit Störnchen. Ah, da kriegt einer irgendwie die Kurve nicht, einen Motor nicht. Alle wollen hier rein. Ja, wir stören den Verkehrsfluss, Frau. Tigers Go Public, die Braustube ist geöffnet. Mittwoch bis Samstag, 17 bis 23 Uhr. Kann man jetzt das Craftbier trinken? Aha. Kann man abends mal in die Braustube gehen und sich einen auf die Lampe gießen? Das hätte ich jetzt die Woche wissen müssen. Wieso? Du hast das bestimmt so leise gemurmelt wie jetzt immer neben mir beim Podcast. Da versteht dich keine Sau. Und anders als in der Nachbearbeitung hier, kann ich dich im wahren Leben nicht so hochziehen, dass ich dich hören kann. Wahrscheinlich. Ja, zu eng. Dass ich mich mal über zu eng beschwere. Am Weihnachtsmarkt ist mir alles zu eng. Ich bin ja nicht zu Hause. Ich habe jetzt meine 10,4. Nicht, wenn du mich trägst. Obwohl, dann zählt er wahrscheinlich auch. Bei mir nicht, bei deinem, weil du so ein hartes Fahrwerk hast. Ja, aber die Uhr schon nicht mehr so wie die alte. Also, diese Autos mit diesen gefärbten Bremssätteln kann ich ja nicht ernst nehmen, solange die Bremsscheiben keine Löcher haben, ne? Das ist wie wenn du am Sparkäfer die Trommeln lackierst. Guck mal, die hängen ihre Gummistiefel an den Zaun hier im Kindergarten. Machen die das wegen dem Nikolaus? Aha, also du hast mir immer mal erzählt, wenn irgendwo ein einzelner Schuh ist, ne? Also nur einer. Achso. Nicht über dem Zaun hängt. Ja, es gibt Ecken, da möchte ich auch nicht tot über dem Zaun hängen. Und je nachdem, wenn du in Gummistiefeln kommst, kann das da sehr schnell passieren. Ja, in der Bauerndisco tragen sie alle Gummistiefel. Da ist das nichts Besonderes. Da kommen nicht die mit diesen Klumpfüßen vorbei. Der Witz ist ja jetzt wieder in sozialen Medien sehr präsent. Den haben sie wieder ausgegraben. Moin. Der mit der Oma im Bus, ne? Oma im Bus sitzt neben so einem Nazi. Und dann sagt sie, oh, dich hat es aber auch hart erwischt, ne? Erst Krebs und jetzt auch noch Klumpfuß. Deswegen. Und die kommen nicht auf Bauerndisco, weil die können sich nämlich dann nicht entscheiden, ob sie jetzt diese schwarzen Treter oder die Gummistiefel anziehen müssen. Weißt du, was ich meine? So ist das. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 116 vom 24.11.2022. Nicht vergessen, in einem Monat ist Weihnachten. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.